Tänzeln, eine tänzelnde Bube, das Reich der Strombuben für sich gewonnen. Und nun lebt der tänzelnde Bube in einem dunklen Wald.